Park Bong-ju, Vorsitzender des Ministerkabinetts der TFA-IHK, informierte sich im Vereinigten Zementwerk Suncheon über die Produktion und besprach die Produktionssteigerung von Zement. Bei der Besprechung wurde es hervorgehoben, dass dieses Werk an der Spitze des 200-Tage-Kampfes der Treue die von der Partei vorgelegte Aufgabe für die Produktion von Zement unbedingt in der festgelegten Frist erfüllen und somit seine Rolle als Versorgungsbasis für den Wiederaufbau der nördlichen Katastrophengebiete verantwortungsvoll gerecht werden sollte. Entsprechend der Erweiterung der Kampagne für die Schadenbeseitigung in den nördlichen Katastrophengebieten wurde ein neues Produktionsziel aufgestellt und eine Maßnahme zur höchst effektiven Nutzung des bestehenden Produktionsfundaments getroffen. Zuvor besichtigte der Regierungschef die betriebsinternen Eisenbahnlinien und ermutigte dort die Mitarbeiter des Eisenbahntransportwesens dazu, das Zement ohne Verlust unverzüglich den beschädigten Gebieten zu schicken.